Nachrichten aus Nienburg und dem Landkreis. Neues im Vermisstenfall Judith T. Täter im Mordprozess sagt aus und Flüchtlinge in der Clausewitz-Kaserne. Am Mikrofon Philipp Kessler. 45 Flüchtlinge wurden am Wochenende in der Clausewitz-Kaserne Nienburg untergebracht. Diese stammen aus 11 verschiedenen Herkunftsländern. Die dortigen Räumlichkeiten werden im Auftrag des Landes als Erstaufnahmelager genutzt. Der ASB hatte bereits zu Freitag alle Vorkehrungen getroffen und betreut nun die Menschen. Wie dies genau abläuft, weiß ASB-Pressesprecherin Anke Diekmann. Hauptsächlich umfasst das natürlich die Verpflegung auch in erster Linie. Es betrifft aber im Grunde auch die komplette medizinische Versorgung. Also wir haben dort Sanitätspersonal jederzeit vor Ort. Und was jetzt so in den nächsten Tagen so ein bisschen zum Tragen kommt, ist zum Beispiel auch solche Fragen wie Wäschereinigung und so. Ne? Also dass wir uns dann darum kümmern, dass wir vielleicht Menschen aus der Bevölkerung finden, die sich bereit erklären, für die Flüchtlinge Kleidung zu waschen. Im Fall des versuchten Mordes an einem Nienburger Geschäftsmann sollen zwei weitere Personen verwickelt sein. Dies hat nun der Täter vor Gericht ausgesagt. Es handelte sich dabei um den Vater und den Bruder der Frau, die ihren Ehemann mit dem Nienburger Geschäftsmann betrogen hatte. Die Frau selbst sollte nach dem Mord ebenfalls getötet werden. Der Täter sei laut eigener Aussage nicht in der Lage gewesen, den Geschäftsmann zu töten. Der Prozess wird am 6. Oktober fortgesetzt. Die seit mehr als einer Woche vermisste Judith T. aus Rieburg wurde tot aufgefunden. Mehr dazu weiß Chefredakteur Egon Garding. Von der vermissten Judith T. wurde am Samstag ihr Fahrzeug in der Nähe von Stolzenau gefunden. Und es hat eine großräumige Suche stattgefunden, die gestern dazu geführt hat, dass man eine Leiche im Klosterwald gefunden hat. Wir gehen davon aus und auch die Polizei geht davon aus, dass es sich bei der Toten um die vermisste Judith T. handelt. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Und wir kommen noch zum Sport. Die HSG Nienburg hat den ersten Sieg in der neuen Oberligasaison geholt. In einem umkämpften Heimspiel setzten sich die Nienburger am Ende mit 30-26 gegen die Gäste aus Münden durch. Erleichterung bei der Mannschaft um Rico Mittmann und Steve Kehlke. Auf jeden Fall. Heute, es war extrem wichtig. Nach zwei verlorenen Spielen jetzt ein Heimsieg, das musste einfach her. Und ja, Kampf, 30-26, alles super. 100%, also das war heute 100% Kampf. Der Trainer hat uns gut eingestellt, hat uns heiß gemacht und wir haben einfach das Ding runtergekämpft. Und zum Glück am Ende noch recht deutlich gewonnen. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.